Die Suite für Streicher mit Dauerblume, Musik von Frank Matar für das Lausanner Kammerorchester, arrangiert und instrumentiert von Bart Wissmann. Wir kommen zum Finale dieses Konzertabends aus an. Der Dirigent Thierry Fischer hat sich Igor Strawinskys Ballett Pulcinella gewünscht, und zwar ausdrücklich nicht die häufig gespielte Ballett-Suite von Strawinsky selbst stammt, sondern die ständige Ballettmusik ohne Choreografie. Musik der 1920er Jahre, das Tor zum genannten Neoklassizismus, also dem Aufgreifen alter Musizierpraktiken und Formen, wobei moderne Elemente zutreten, Verfremdung, Verdarrung oder auch harmonische Ausweitung. Zunächst war Strawinsky nicht überzeugt davon, alte Musik zu möbeln. Der Schweizer Dirigent Ernest Ansermet kam mit der Idee, Musik des Baumeisters Vanni Pergolesi als Grundlage für ein neues Ballett zu verwenden. Auf der anderen Seite reizte es ihn aber sicher, nach den großen Pariser Skandalwerken Le Sacre und Feuervogel mal etwas ganz anderes zu machen. Und so schaute Strawinsky alten Noten durch und ließ sich davon tatsächlich inspirieren. Es war wie eine Entdeckungsreise in die Vergangenheit, letztlich ein Blick in den Spiegel, wie er schreibt. Zeitlich liegen nur etwa 15 Jahre zwischen Strawinskys Ballett Pulcinella und der Blauen Blume von Frank Matar. Und auch wenn beide Komponisten sehr unterschiedliche Handschriften hatten, so gibt es doch Gemeinsamkeiten, meint der Dirigent Thierry Fischer. Es gibt Ähnlichkeiten, sagt man, zwischen die zwei Stücken. Und was mich anspricht, ist, dass beide haben die Ironie der Geschichte so gut geschrieben, ohne versuchen, eine philosophische Nachricht zu geben. Zum Beispiel Pulcinella. Alle denken, dass er wird falsch sein. weil er ist zu naiv oder so. Und er gewinnt jedes Mal. Das ist unglaublich. Und in die Blaue Blume, die Frau, die Gypsy, Frau, die im Stadt ankommt, hat nie gedacht, dass jemand von der Stadt könnte geliebt sein von ihr. Und es wirkt so. Immer diese Unmöglichkeiten sind da. Und dann, das finde ich unglaublich inspirierend. Und in beide Stücken ist es Verbindungen. Am 15. Mai 1920 gelangte die Commedia dell'arte Geschichte um den etwas tollpatschigen und deshalb mitleiderregenden Pulcinella auf die Bühne. Choreografie Leonid Massin, Bühnenbild Pablo Picasso und am Pult Ernest Ansermet. Sie hören jetzt die Vollversion der Ballettmusik Pulcinella von Igor Strawinsky, aufgenommen am 1. Mai im Salle Métropole in Lausanne. Thierry Fischer leitet das Orchestre de Chambre de Lausanne. Die Solisten heißen Elaine Walter, Sopran, Luca Bernard, Tenor und Stephen McLeod, Bass.